Ob sehen die Männer uns gerne im Pelz und im großen Abendkleid. Oft sehen sie uns auch gern im Kostüm und im schlichten Straßenkleid. Mancher sieht uns gern im Dekolleté, mancher sieht uns gern im Negligé. Und was manche Frau da wagt, das ist sehr gewagt. Mancher Mann aber erblickt uns am liebsten gleich völlig hüllenlos. Manche Frau weiß das und macht ihn dann gern damit völlig willenlos. Aber wie sie auch aussieht und sich anzieht und auszieht, immer hört der Mann es gern, wenn sie sagt: Ich bin heut frei, meine Herren. Wer ist so frei, meine Herren? Und lädt mich ein zum Glas Wein und auch zu einer Liebelei, meine Herren. Ich bin nicht kühl, meine Herren. Verspreche viel, meine Herren. Und wer voll Mut ist und wer mir gut ist, der kommt zum Ziel, meine Herren. Ja, eine Frau wie ich, die möchte nie allein sein. Und wenn mir einer gut gefällt, dann will ich sein, sein. Ich bin heut frei, meine Herren. Was ist dabei, meine Herren? Denn wir probieren mit einer Liebelei, meine Herren. Nicht wahr, meine Herren? Das hört ihr doch gern von uns. Das hört ihr doch gern von uns.